Zeit für Fragen, aber vielleicht noch eine Frage. Wir können das auch informell beim Bar machen, das ist auch hier drauf, aber. Ja, lieber noch ein bisschen diskutieren und Fragen stellen und so, gerne. Es war ja vor allem jetzt am Schluss der zweite Teil ziemlich dicht vom Begrifflichen, also deswegen scheut euch nicht, konkrete Nachfragen zu stellen in Bezug auf bestimmte Begriffe oder was nicht verstanden wurde. Das heißt ludistisch. Ludistisch? Homo ludus. Der spielerische Mensch. Mhm. Also ich bin nicht ganz so begriffsfest, wie ihr das vorgeführt habt, deswegen muss ich das so ein bisschen herstolpern. Ich fand diese Unterscheidung, diese Nachfrage sehr gut, also von einer gesellschaftlichen Wirklichkeit und einer gemeinschaftlichen Wirklichkeit. Maschinen, Technologie, das sich entwickelt aus gesellschaftlicher Wirklichkeit, das heißt aus hierarchisch strukturierten Gesellschaftsformen und werden bis heute auch in solchen Gesellschaftsformen unterhalten. Ist es nicht prinzipiell ein Widerspruch, also dass eine gemeinschaftliche Wirklichkeit diese disponible Zeit, also die aus Technologie und Maschinen überhaupt erst entsteht, dass diese herrschaftsfreie Gesellschaft solche disponible Zeit letztendlich überhaupt nicht hervorbringen oder erhalten kann? Das wäre mein Verdacht oder eine Frage. Das ist genau der Kampf durch die Frage, die beiden führen. Wie sind die Kämpfe, wie wird die Realität eingeschätzt auf das Mögliche? Auf das Mögliche aber die Reflexion der Realität. Und das ist genau der Punkt, an dem wir stehen, an dem wir diskutieren. Ich denke, die Marxische Analyse ist irgendwo plausibel in vielen Dingen. Also hinsichtlich disponible Zeit, warum haben wir nicht die nicht zur Verfügung? Wo sind die Herrschafts-, also die Frage ist einfach die nach der Herrschaft über die Produktionsmittel. Also nichts anderes, um das mal ganz verkürzt darzubringen. Also wer ist im Besitz der Produktionsmittel? Das glaube ich nicht, dass das die Frage ist. Ich glaube, die Frage ist... Ja, nochmals. Aber letztendlich läuft es auf die Frage einer hierarchischen oder nicht-hierarchischen Gesellschaftsform hinaus. Denn nach dem Wechsel des Besitzes der Produktionsmittel kann immer noch eine hierarchische Gesellschaftsform weiter existieren. Ja. Also, aber und die, meine ich, ist die Voraussetzung für disponible Zeit. Oder nicht? Oder vergisst du was Ökonomisches? Also ich denke mal, das ist ein dialektischer Prozess, also sicher kann ich das hier nicht. Aber du vergisst, irgendwo wird es dann idealistisch. Also das ist genau die Frage nach den Aneignungen der Freiräume innerhalb des wahren Lebens im Falschen, also nach Adorno. Zunächst mal, ich habe vorhin schon eingeleitet, dass das Gesellschaftliche ohne das Gemeinschaftliche nicht geht. Das Gemeinschaftliche sehr wohl ohne das Gesellschaftliche. Wenn das Gemeinschaftliche ohne das Gesellschaftliche konzipiert ist, dann haben wir es notwendigerweise immer mit Hierarchien zu tun. Wir haben aber das im Verhältnis des Gesellschaftlichen zum Gemeinschaftlichen jetzt Möglichkeiten, das Hierarchische von Gemeinschaften ein Stück weit, sagen wir mal, einzudämmen. Jetzt die kapitalistische Produktionsweise ist zwar basiert, also von der Basis her, auf dem Eigentumsrecht des Privateigentums. Privateigentum ist das Gegenteil von Gemeineigentum. Privateigentum bedeutet den rechtlichen Titel, dass das, was produziert wird, oder beziehungsweise das, was an Eigentum vorhanden ist, dass das im Tauschverhältnis veräußert werden kann und insofern der Eigentumstitel von jemand einem auf von einer Person, das ist eine rechtliche Person, das kann auch ein Betrieb sein, auf eine andere Person übergeht. Ich habe gerade schon angedeutet, dass auch Betriebe in diesem Eigentumsrecht als Personen auftreten. Und insofern verstößt es gar nicht gegen dieses Prinzip dieses Privateigentums. Also nicht nur Individuen sind Personen, sondern ganze Betriebe. Betriebe wiederum sind aber Gemeinschaften. So, es wird, also in der Regel, außer Ein-Mann-Betrieb oder sowas. Jetzt haben wir also das Verhältnis, dass Gemeinschaften, die als Privatpersonen auftreten, miteinander in Austauschprozesse treten. Das Gesellschaftliche zeigt sich zwischen den Gemeinschaften, also immer an den Rändern. Im vorkapitalistischen Sinne waren das die Ränder von irgendwelchen Nationen oder von, also Nation ist auch ein Gemeinschaftsbegriff, oder von Clans oder von Stämmen oder so. Im kapitalistischen sind diese Ränder ins Innere der Gesellschaft getreten, nämlich diese Gemeinschaften. Wir haben aber auch in der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft weitere Gemeinschaften, Familie gehört dazu. Reproduziert, die menschliche Arbeitskraft reproduziert sich in der Regel im Rahmen der Familie. Also da wird Nachwuchs gezeugt und so weiter. Insofern funktioniert das Gesellschaftliche nicht ohne das Gemeinschaftliche. Warum kann jetzt das Gesellschaftliche zwar einerseits barbarisch wirken, aber andererseits gegenüber bloßen Vergemeinschaftungen zivilisatorisch? Das ist jetzt diese Frage und auch, was ich daraus gehört habe, zwischen eurem Disput gerade so ein Stück weit. Und zwar deshalb, weil die rechtlichen Verhältnisse, diese Eigentumsverhältnisse, eben das zulassen, dass im Gesellschaftlichen auf der Basis des Privateigentums die gesellschaftliche Raumzeit von einigen wenigen rechtlichen Personen, also wie gesagt, das können auch Betriebe sein, einige rechtliche Personen bestimmt wird, weil sie einfach die größeren Mittel haben. Insofern hast du den richtigen Stichwort einbracht, das sind die Produktionsmittel. Aber Produktionsmittel darf man jetzt nicht bloß als irgendwelche Maschinen im Betrieb sehen, sondern gesellschaftliche Produktionsmittel sind alle Mittel, die die gesellschaftliche Raumzeit gestalten, die insofern die bestimmen, die wirkmächtig die gesellschaftliche Raumzeit in einen Prozess führt und auch beständige Veränderungen bewirken. Das ist ja genau dieses Verhältnis, das wir gerade erleben in prekären Arbeitsverhältnissen zum Beispiel. Also es sind einerseits emanzipatorische Dinge sichtbar, seht den Apple Computer, als Symbol für eine Produktionsweise vieler Menschen, also die selbstständig arbeiten, in Anführungszeichen kreativ, die denken, also sie hätten hierarchische Strukturen hinter sich gelassen, aber genau selbst inkorporieren ausbeuterische, also Arbeitsverhältnisse in der Freiwilligkeit leben. Und dadurch aber die Frage nicht gestellt wird, also die Frage ist die, ich arbeite bis zum Limit, also warum arbeite ich bis zum Limit und sind da auch zerstörerische Kräfte tätig und diese zerstörerischen Kräfte auch sichtbar zu machen. Ich denke, das ist die zentrale Frage eigentlich auch ein Stück weit hier vielleicht mit einer Marx'schen Theorie aufgeworfen hat. Und ich glaube, das betrifft sehr viele Leute, sicher in diesem Kontext hier, also zu leben prekär. Ich rede jetzt allerdings aus einer ganz anderen Sicht, ich lebe nicht so, sondern diese prekären Arbeitsverhältnisse als freiheitlich bestimmt aufzufassen. Und ein Stück weit auch damit einer großen Selbstausbeutung Vorschub zu leisten. Und nicht nur die Frage zu stellen, cui bono, wem nützt es? Das ist ja ein Aspekt, den Klaus am Anfang eigentlich angesprochen hat, mit dieser substantivierten Auffassung von Freiheit. Also das ist augenblicklich auch ein relativ großes Thema, also auch in aktuellen Frankfurter kritischen Theorie. Und zwar wird Freiheit im Grunde genommen substantiviert, dann auch immer sehr abstrakt aufgefasst und selten gefragt, wozu ist man eigentlich frei oder wovon ist man eigentlich frei und so weiter. Und man kann eigentlich mit dieser Auflösung dann in eine adverbiale Form, kann man sehr viel machen, um auch aufzuzeigen, dass dann diese Strukturen auch jeweils welche sind, um die gekämpft werden müsste. Ich möchte noch kurz nachschieben, was ich vergessen habe, genau warum jetzt dieses Gesellschaftliche im Prinzip auch zivilisatorisch wirken kann gegen das Vergemeinschaftung, weil in diesem Tauschverhältnis das quasi konstitutiv ein Stück weit für das Gesellschaftliche ist, gibt es einen Moment drin, das bei Vergemeinschaftung nicht drin ist, nämlich das Moment der Gleichheit. Äquivalententausch basiert auf dem Gleichheitsprinzip. Also der Maßstab ist oftmals seltsam, aber darum muss eben auch politisch gekämpft werden. Aber im Prinzip wird gleich viel beispielsweise an verschiedenen Formen von Wertbestimmung gegen eine andere wo das gleiche Maß an Wertbestimmung drinsteckt, getauscht. Also im Prinzip steckt da ein Gleichheitsprinzip drin, was Egalitäres. Das schlägt in einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft oftmals ganz stark in Ungleichheit, in Verarmung und in sowas um. Alles geschenkt und richtig, aber im Prinzip steckt da was Egalitäres drin. Bei Vergemeinschaftungsprinzipien haben wir es immer mit willkürlichen Maßstäben zu tun. Wir haben Willkürherrschaften, wir haben also Verteilungsmaßstäbe, wo halt beispielsweise in der Geschichte diese Priesterkaste, die willkürlich per Daumen sagt, ja, ihr kriegt so viel und ihr kriegt so viel, und es sind immer irgendwelche Personen, die dann über die Verteilung bestimmen. Und deswegen sind Vergemeinschaftungsprinzipien immer mit der Gefahr verbunden, willkürlich zu sein, Herrschaftsformen, also das Recht des Stärkeren setzt sich dadurch und so weiter. Und letztendlich basieren Vergemeinschaftungsformen eben nicht auf dem äquivalenten Prinzip des Privateigentums, sondern auf dem Faustrecht, also das Recht des Stärkeren. Kann man eigentlich bei allen Vergemeinschaftungsformen in der Geschichte nachweisen. Insofern ist das Gesellschaftliche immer eine Eindämmung dieses Faustrechts in Form dieses Privateigentums. Das Privateigentum hat immer diese doppelte, ist was Ambivalentes, weil auf der einen Seite das Privateigentum zwar ermöglicht, diese Egalität von bestimmten Tauschverhältnissen, aber gleichzeitig steckt im Privateigentum, privé, französisch, beraubt von, nämlich auch wieder von gesellschaftlichen Ressourcen, das halt dann individuell oder im rechtlichen Sinne von Privatpersonen betrieben angeeignet wird und deswegen vom Gesellschaftlichen abgezogen wird. Und dieser Widerspruch, mit diesem Widerspruch haben wir es in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu tun, und genau dieser Widerspruch ist das Prinzip, weshalb überhaupt sowas stattfinden wie ständige Auseinandersetzungen, politische Kämpfe, letztendlich Klassenkämpfe. Ich glaube, worauf Kurt raus wollte, korrigiere mich, wenn ich dich jetzt falsch verstanden habe, ist dieses Dilemma, dass die kapitalistische Gesellschaft disponible Zeit schafft. Mhm. Wenn sie jetzt aber als disponible Zeit eingesetzt würde oder eingefordert würde oder genommen würde, würde das kapitalistische System zusammenbrechen, damit wäre es wieder weg, mhm. disponible Zeit, und wie mit diesem Dilemma umzugehen ist. Ah, okay. Ja. Oh, ja, das möchtest du darauf antworten? Möchtest du darauf antworten? Oder ob dann dieses System überhaupt zusammenbrechen würde? Ist ja so, also habe ich jetzt mal so behauptet. Wie weit steht eigentlich Demokratie oder Demokratisierung im Widerspruch zum Kapitalismus? Dass ich hier ein bisschen Widerspruch finde. Mhm. Erstmal die, fangen wir mal an, ich kann ja ergänzen. Okay, ich würde die beiden Fragen miteinander sogar verbinden wollen, weil man kann die eigentlich ganz schön verbinden. Ich fange aber trotzdem mal hier an und leite dann da über. Ich möchte die Unterscheidung treffen zwischen Demokratisierung, Demokratie und einer Vorstellung, die man sagen kann, da geht es um eine öffentliche Sache. Der lateinische Ausdruck für die öffentliche Sache ist Res Publica, also Republik. Republikanisches Modell gegen demokratisches Modell. In einer bloßen Demokratie ist es möglich, dass aufgrund von Mehrheitsverhältnissen die Mehrheit die Minderheit bestialisch unterdrückt, beziehungsweise sogar tötet. Wenn es um eine öffentliche Sache geht, Res Publica, wo sozusagen das, wo die Vernunftmaßstäbe erkämpft werden müssen, was als vernünftig und unvernünftig gilt, und an diesen umkämpften Maßstäben dann, wenn diese gesetzt werden, reflektiert werden kann, was barbarisch und was zivilisatorisch ist, dann dürfte oder könnte eine Mehrheit nicht eine Minderheit unterdrücken oder gar töten. Im Prinzip. Nur mal von dieser Unterscheidung her betrachtet. Insofern widerspricht das Demokratische dieser bürgerlich-kapitalistischen Vergesellschaftungsform zunächst mal gar nicht. Das Republikanische würde dem widersprechen. Das Republikanische ist natürlich auch was Demokratisches, weil die Menschen müssen miteinander in einen Dialog treten und in diesem Dialog ausfechten, was sie für vernünftig halten. In Bezug auf die disponible Zeit haben wir es genau damit zu tun. Man kann zwar an diesem Maßstab sagen, je mehr disponible Zeit, desto reicher ist eine Gesellschaft für die individuelle Fähigkeits- und Genussentwicklung. Aber wie diese Genussentwicklung gestaltet ist, was da drin eigentlich stattfindet, das muss jedes Mal wieder aufs Neue entschieden werden. Und das geht nur in diesem letztendlich republikanischen Modell, also in diesem öffentlich-dialogischen, in einer öffentlich-dialogischen Auseinandersetzung. Insofern kann man zwar sagen, dass die bürgerlich-kapitalistische Vergesellschaftung die disponible Zeit tendenziell schafft, aber eben unreflektiert und eben nicht in der öffentlichen Auseinandersetzung damit umgeht, sondern blind, um es mal mit einer Metapher zu. Und dieses Blinde erzeugt genau das, dass doch wieder einige wenige die schnappen können und der gesellschaftlichen Form entziehen können. So. Das ist das Problem dran. Interessant, dass die amerikanischen Parteien, die großen, genau eigentlich ihren Namen tauschen müssten. Ja, also vom Wortlaut her müssten sie eigentlich den Namen tauschen. Ne? Du wolltest halt ich würde vielleicht nur hinzufügen, dass das auch dieses Aushandeln, Ausstreben aber nicht so aussieht, als treffen sich dann auf freie und gleiche in einem luftleeren Raum. Also gewissermaßen muss auch da immer wieder drauf reflektiert werden, wer kommt mit welchem, weiß ich nicht, mit welcher Ausstattung und so weiter. Und es ist auch nicht so, dass dann der Konsens immer das Ergebnis sein muss, an das sich danach alle halten müssen, sondern es ist natürlich in höchstmaß prozessual zu denken. Das müssen wir ganz schnell bei Habermas. Ja, genau. Also der Gegensatz zu Habermas wäre, dass dieses dialogische Aushandeln eben ein konfliktartiges, ein dissensartiges Aushandeln ist und eben nicht von vorherein gesetzten Prinzip, dass dann Konsens irgendwie, ja. Mechanismus ist halt auch irgendwie das gute Leben aufgehoben. Genau. Demokratie irgendwie ist im Zweifelsfall hängen kaum die Kinderschänder von den Laternen, irgendwie, wenn man zur falschen Zeit irgendwo zu demokratisch ist. Also deswegen ja, als Phrase irgendwie eine nur Demokratie gegen den Kapitalismus zu wenden, das führt erstmal, glaube ich, nicht weit. Ja, oder im Zweifelsfall eben zurück in gemeinschaftliche Formen. Ja. Also wo genau das aufgehoben ist. Also dass auf sich gestellt sein, halt die Freiheit wenigstens noch verhungern zu dürfen. Oder? Ich wollte das nicht im Gegensatz setzen, sondern einfach beleuchten, wo ist ein Konflikt dazwischen. Ja, genau. Also man könnte sogar sagen, im republikanischen Modell gilt es eigentlich eine Streitkultur zu schaffen, einen kultivierten Streit, eine Form, wo man sich kultiviert streiten kann über öffentliche Angelegenheiten, über öffentliche Sachen, wo eben letztendlich der Maßstab Fähigkeits- und Genussentwicklung sein muss oder halt das gute Leben, was meiner Ansicht nach das Äquivalente dazu ist. In der Demokratie wird, da kommt der Streit nicht im Voraus, sondern man stimmt ab und hinterher hat jemand gewonnen oder verloren. So. Und es wird nicht gerungen um Vernunft. Zumal dann diejenigen verloren hätten, auch nicht mehr einstreiten können, was sie verloren haben. Also damit ist es dann auch erledigt. Also das meinen wir auch mit Stillstellen. Genau. Aber ich fürchte, historisch muss man sagen, dass das zusammengehört. Also dass ja. Demokratie und Kapitalismus sich in neuerer Zeit parallel aus sich heraus entwickelt haben und eben nicht in einem Gegensatz. Genauso wie die Moderne und die technologischen Errungenschaften der Moderne, medizinische Versorgung für alle, Autos, warme Häuser, Errungenschaften sind aus diesem beschriebenen Produktionssystem. Und dieses Produktionssystem bringt gleichzeitig die Chance oder die Möglichkeit, freie disponible Zeit verfügbar zu machen, setzt sie aber falsch ein, nämlich zu erneuter Produktivität und eben nicht dafür, dass disponible Zeit gewonnen wird. Wenn, dann wird die nur von wenigen ergriffen und steht nicht allen zur Verfügung. Aber entwickelt hat sich das alles zusammen. Mhm. Aber nicht nur. Also Kapitalismus hat auch andere Partner als die Demokratie. Jede Menge, also despotische Diktaturen, China, ehemalige kommunistische Länder, sind keine Demokratien, sind trotzdem Partner. Wobei das ja, sagen wir mal, von den Man spricht von Staatskapitalismus oder Privatkapitalismus. Also letztendlich ohne allzu großen Unterschied. Da würde ich dir recht geben. Muss man einschließen. Sehe ich auch so. Ja. Nur mir erscheint es immer so, es geht um ein wertvolles Endprodukt, das sozusagen von einem Moloch hergestellt worden ist. Und wir wollen jetzt nur dieses wertvolle Endprodukt, diese wertvolle freie Zeit in diesem Moloch am liebsten weghaben. Aber dieser Moloch hat das ganze Ding produziert und produziert es weiterhin. Und das ist ein Dilemma, das ist für mich nicht aufgelöst. Ich fände angedeutet haben, dass die zwei Referentinnen auf jeden Fall, also es steht ja nicht irgendwie, der Kapitalismus macht die disponible Zeit, sondern es steht ja irgendwie in einem Verhältnis, also wesentlich, wie uns der Kapitalismus so begegnet, ist Lohnarbeit. Und dazu in einem Abgrenzungsverhältnis wurde ja eben die Freizeit, die mit Reproduktion, Schlafen, kapitalistisch genutzter Freizeit, also irgendwie in Europa-Park fahren, ins Kino gehen, sozusagen Klamotten kaufen, beschäftigt ist. Und innerhalb dieser freien Zeit gibt es die Möglichkeit, durch bewusste Zugriffe, Kämpfe, Techniken, sich disponible Zeit, in denen dann zum Beispiel Muße oder sowas, oder wie war die Formulierung, die ihr verwendet habt, mit der eben nicht kapitalistisch vernutzten Fähigkeits- und Genussentwicklung, genau. Die Formel stammt von Marx, also er redet immer in Bezug auf das von freier Fähigkeits- und Genussentwicklung der gesellschaftlichen Individuen. Und genau in dieser Perspektive heißt Überwindung des Kapitalismus, Überwindung der Lohnarbeit und dahingehend eigentlich eine Verwirklichung von disponibler Zeit als Dauerzustand, als überwiegender Teil menschlicher Tätigkeit. Also dass nicht der Kapitalismus produziert die disponible Zeit und die wird dann so weggeschnappt, sondern da wird erstmal einfach Zeit, ja, wie das Wort schon sagt, über die verfügt werden kann, also die verplant werden kann, und die wird halt unter kapitalistischen Produktionsbedingungen vorrangig zur Verlängerung und nicht zur Verkürzung des Arbeitstages. Also man kann noch mehr herstellen in 8 Stunden, wenn der einzige Stückzahl geringer ist, statt dass man halt nach der benötigten Stückzahl aufhört. Aber es ist schon eine interessante Frage. Also Robert Kurz hat ja in seinem Schwarzbuch zeigen können, dass letztendlich im Feudalismus der Arbeitstag bei 6 Stunden letzten Endes bei 6 Stunden lag. Irgendwie. Das war der DMLBD heute auch. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass da irgendwie dass die Leute irgendwie ihre Zeit da jetzt sinnvoll hätten verbringen können oder sowas, ja. Also wir hatten nicht zum Lesen oder irgendwie sowas, ja. Und ist schon irgendwie eine interessante Frage, weil wenn man sie betürkt oder das quasi auch rückbindet an eine kapitalistische Produktivkraftentfaltung, ja, dann ist schon also zumindest mal so eine theoretische Frage, wie das ist, wenn das davon abgekoppelt ist. Ja? Also letztendlich rein logisch ist man nicht, wäre man. Würde man auf einen Stand kommen, der wie im Feudalismus halt auch so ein bisschen, also dass man quasi, dass wenn der Kapitalismus nicht mehr die Bedürfnisse setzt, dann oder die gesellschaftliche Produktion, um es mal so irgendwie vorsichtig zu sagen, wenn die dann nicht mehr gesetzt wird, dann irgendwelche Bedürfnisse schafft, dann bleibt man auf einem gewissen Level ja erstmal stehen, also dann fehlt da der Motor ja. Erstmal und also aus einer mit einem Schritt zurück ist es da relativ egal, ob der Bauer dann irgendwie den Abend irgendwie auf der Mundharmonika gespielt hat damals irgendwie, oder ob man jetzt die ganze Zeit irgendwie auf dem iPad irgendwie Angry Birds spielt oder so. Ja. Also, ja. Ja, das ist eine wichtige Frage, was dass eben diese disponible Zeit, eine inhaltlich gefüllte Zeit für diese Fähigkeits- und Genussentwicklung darstellt. Dazu müssen auch die Möglichkeiten gegeben sein, damit sich die Genuss- und Fähigkeitsentwicklung eben reichhaltiger gestalten lassen kann, als in Gesellschaftsformen, wo eben gar nicht viel möglich war. Und insofern, es hat eine qualitative Seite. Es geht nicht nur um die quantitative Seite, weniger Zeit für Reproduktion von gesellschaftlichen Verhältnissen und dafür mehr Zeit für die Individuen. Das wäre ein rein quantitativer Aspekt. Nein, es geht um die qualitative Frage. Was genau ist dann möglich in Bezug auf Fähigkeits- und Genussentwicklung? Marx schreibt beispielsweise, dass die Entwicklung der fünf Sinne die Arbeit der ganzen Weltgeschichte ist. Also, dass wir differenziert Musik hören und verschiedene Instrumente raushören, das ist ein Bildungsprozess quasi durch die ganze Weltgeschichte durch. Wir sind als Individuen, gebildete Individuen durch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und je mehr wir da an Möglichkeiten haben, desto mehr lässt sich auch eine Individualität ausprägen überhaupt erst. Das ist eine qualitative Frage. Und da ist genau der Punkt, dass wir dieses, was Marx unterscheidet als Reich der Notwendigkeit und Reich der Freiheit, eben nicht so auffassen dürfen, rein begrifflich, auf der einen Seite steht das Reich der Notwendigkeit und auf der anderen Seite steht das Reich der Freiheit, sondern das sind aspektuale Unterscheidungen. Es ist nicht eine Unterscheidung, die sortabel funktioniert, wo wir irgendwie sagen können, das gehört zur Notwendigkeit und das gehört zur Freiheit irgendwie so, sondern an jedem Tätigkeitsaspekt und an jedem Tätigkeitsprozess lassen sich notwendige und freie Seiten gleichzeitig aspektual aufzeigen und unterscheiden. Also es ist eine Unterscheidung an etwas und nicht zwischen etwas. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil für eine Genussentwicklung gehört nun mal eben auch eine notwendige Seite dazu. Wir müssen beispielsweise bei vielen Sachen und hart erlernen, unsere Genüsse zu entwickeln, differenziert hören zu können oder was weiß ich, verschiedene Weine überhaupt erst die geschmacklichen Richtungen auszubilden und so weiter. Das ist eine notwendige Seite, die sich dann aber überhaupt erst wieder als Freiheitsmoment in diesem Prozess gleichzeitig zeigen kann. Also wir haben es mit einer aspektualen Unterscheidung zu tun zwischen Notwendigkeit und Freiheit. Genauso dieser Zeitaspekt. Disponible Zeit lässt sich nur in Bezug auf die notwendige Seite thematisieren. Nur so funktioniert das dann eigentlich auch, dass natürlich schon so ein bisschen ein Dilemma da ist, also ein platt logisches Dilemma, dass man sagt, naja, wenn wir, also disponible Zeit wäre ja ein Ausweg, aber andererseits bräuchte man ja auch erstmal disponible Zeit, um überhaupt sich die Möglichkeiten und Mittel erkämpft zu haben, mittels denen man dann für disponible Zeit kämpfen könnte. Also unter gegenwärtigen Bedingungen ist das natürlich was ziemlich schlecht aussieht. Und wenn ich das vorhin richtig verstanden hatte, wurde die Individualität ja auch so charakterisiert, dass es eben nicht nur um das singuläre Individuum geht, sondern eben immer um Gruppen sozusagen oder irgendwelche Verbindungen zwischen Individuen. Ansonsten könnte es ja sein, alle wollen nur ein Gitarre spielen und fertig. Genau. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind keine vereinzelte Einzelne, also irgendwelche Robinsons, wie uns die neoliberale Ideologie ständig vormachen möchte. Wir sind ständig in irgendwelchen Beziehungen, Bezugnahmen zu anderen Individuen. Und dieses Verhältnis schafft überhaupt erst die Möglichkeit, dass wir unsere Individualität gestalten, entwickeln können. Individualität ist eigentlich nur in Verhältnissen möglich. Und der große Witz an dem Roman von Dufault, Robinson Crusoe, ist ja gerade, dass Robinson Crusoe, der auf seiner einsamen Insel eben ein britisches oder ein englisches Individuum ist. Er bringt sozusagen seine ganzen Bildungsvoraussetzungen ja schon mit auf diese Insel. Er legt ein Tagebuch an, er macht einen Kalender, er rettet ein paar Werkzeuge aus der Schatztruhe. Er weiß schon, wie man irgendwie sägt und eine Hütte baut und so weiter. Er ist ja schon geprägt als ein englisches Individuum. Das zeigt sich dann ja später in der Konfrontation mit Freitag. Also der Roman ist eine Vorführung dessen, dass eigentlich ein vereinzelter Einzelner dieses monadische Individuumskonzept eigentlich gar nicht funktioniert. So. Aber diese Ideologie, die uns ständig eingetrichtert wird, die funktioniert so, bis hin in die Wissenschaften, der methodologische Individualismus, oder schon früher, da treten irgendwie lauter kleine, vereinzelte Nomaden, die produzieren irgendwas, treten dann irgendwie in Austausch miteinander. Aber woher wissen die das? Woher können die überhaupt sprechen und wie können die überhaupt und so weiter? So. Das ist eigentlich auch also genau das Konzept, was dem zugrunde liegt, wenn man sich so ein bisschen die aktuelle Diskussion, wie schon mal erwähnt, um Freiheitsbegriff oder um das anschaut, was Autonomie ist. Da hantiert man dann immer noch mit so Konzepten, naja klar, wir sind irgendwie alle autonom und da habe ich den autonomen Einzelnen, dann tritt ihm aber jemand gegenüber mit eigenen Interessen. Und wenn er mit dem in Verhandlungen tritt, muss er ja von dieser Autonomie aufgeben. Jetzt haben wir eine große Ambivalenz des Autonomiebegriffs selbst. Was natürlich völlig abstrus ist, weil natürlich diese Beziehungen zur Gesellschaft oder diese Verhältnisse zur Gesellschaft dem immer schon vorausgehen, gewissermaßen. Ja, und hat man auch an Kaspar Hausers eben. Eben, genau. Oder Moglis. Oder Moglis. Ja, in der Gesellschaft mit den Tieren wiederum. Auf jeden Fall Leute, mit denen man keine Fabrik betreiben kann. Genau. Um es auf den Punkt zu bringen. Ja. Um disponible Zeit zu erarbeiten. Ja. Ja gut, wenn keine Fragen mehr so allgemein sind, können wir auch ins Informelle übergleiten. Wir sind noch ein bisschen da. Ihr könnt auch gerne uns so ansprechen. Das ist Selbstausbeutung. Wir beißen auch nicht. Und beim nächsten Mal wird man dann konkreter was zu der situationistischen Internationale, zu Walter Benjamin, zu diesen Aneignungsformen von gesellschaftlichen Raumzeitverhältnissen auch in Bezug auf künstlerische, ästhetische Praktiken stärker eingehen. Aber vielleicht im Vorweg, das heißt auch nicht, dass wir dann sogenannte Lösungsvorschläge bringen für das Problem, was wir jetzt aufgemacht haben, sondern Konzeptualisierung, wie man mit so einem vollen Begriff von Freiheit oder von wirklichem Reichtum, wie man versucht hat, da sich also Möglichkeiten zu schaffen, die natürlich teils auch gescheitert sind. Ja. Gut. Ja, vielen Dank für euer Interesse und dass so viele da waren. Und so. Jetzt kommt keiner mehr.